Und nimm in deine Hand ein Bündel dünner Zweige und schlag damit zu und sei nicht eidbrüchig. Gewiss, wir fanden ihn standhaft. Welch ein trefflicher Diener. Er war immer wieder umkehrbereit.